1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Wieder fällt derselbe Regen, es wird windig, es wird grau. Du denkst dich durch, durchs Denken, willst alles genau, dich schauen und den Regenbogen. Wirst du wieder mal nicht sehen? Warum raubt er mir die Ruhe? Was verbindet ihn mit mir? Sind da nicht viele kleine Lügen, weil ich seine Gefühle nicht kapier? Und du grübelst. Du grübelst dich entzwei. Oh, ich lieb mich durch zu dir. Oh, ganz leicht. Oh, ich nehm die Furcht von dir. Durch jede Zeit. Durch jede Zeit. Es lärmt unten auf der Straße, ich glaub, da küssen sie sich schon. Du klärst ungeklärte Fragen ohne mich am Telefon. Und ich sitz hier, halt mein Herz in der Hand. Oh. ich zu dir. Oh, ganz leicht. Oh, ich nehm die Furcht von dir durch jede Zeit. In jeder Zeit. Jetzt scheint auch noch die Sonne und die Sinne werden hell. Du bist wieder nicht zu finden, dir geht's so schnell. Hast dich irgendwo verkrochen, weil dir irgendwas missfällt. Dir missfällt. Dir missfällt. Es sind die letzten Abendstrahlen, ich geb's auf zur guten Nacht. Erklär dir zum tausendsten Male, wie sehr glücklich du mich machst. Und du zweifelst. Und du zweifelst noch im Schlaf. Eigentlich sind wir bereits im Himmel, im 6., 7., wo du willst. Du redest uns um Kopf und Kragen. Ich sitz da und lausche still. Es ist ganz einfach. Aber einfach nicht für dich. Ah, oh, ich lieb mich durch zu dir. Oh, ganz leicht. Oh, ich nehm die Furcht von dir durch jede Zeit. Du wirst sehen in jeder Zeit. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Ich erlaube mir zu Beginn ganz kurz abzuschweifen in die eigene Kindheit und sehe eine unfassbar große Zahl an Tanten, Omas, Opas, Uromas, deren Behausungen bei all ihrer sonstigen Verschiedenheit diese eine große Gemeinsamkeit aufwiesen. Das unübersehbar große Gemälde an der Wand mit dem röhrenden Hirsch auf der Lichtung vor unergründlichem Wald. Dazu Abendsonne, Morgensonne, egal. Irgendeine Sonne jedenfalls. Wer den Schinken nun gemalt hatte? Niemand wollte das wissen. Wichtig war, da hing ein schönes Bild, das vor allem Gemütlichkeit symbolisierte. Mit zunehmendem Alter wurden die Besuche in der Verwandtschaft seltener, zumal die natürlich auch so nach und nach hinüber wechselte auf einen der örtlichen Friedhöfe. Das liegt in der Natur der Sache. Was dann mit den röhrenden Hirschen geschah, entzieht sich offen gestanden meiner Kenntnis. Bei uns zu Hause jedenfalls landeten die nicht. Vermutlich warf sie irgendjemand heimlich auf den Müll. Die Teenagerjahre und die, die folgten. In den Zimmern und Wohnungen halbwegs gleichaltriger Freunde und Freundinnen hingen keinerlei Hirschgemälde an den Wänden. Stattdessen Poster von Jimi Hendrix oder Frank Zappa. Bisweilen auch Schallplatten, die mitsamt Hülle und Cover eben nicht in irgendeinem Schrank standen, nicht einsehbar eingeordnet in einem Regal, sondern gerade so wie eine Art von Zimmerschmuck auf einem Tisch lagen, vor einem Blumentopf lehnten oder eben an der Wand hingen. Cat Stevens, Uriah Heep, die Beatles sicher auch und natürlich die Rolling Stones. Später dann Nina Hagen, Udo Lindenberg, Bruce Springsteen und womöglich auch die Dire Straits. Punkt. An dieser Stelle Musik und damit die Möglichkeit für jeden von uns, diesen Ansatz einer Liste wahlweise zu korrigieren oder aber für sich fortzuspinnen bis heute, ins Jahr 2014. Bis hin zu den ewigen Pearl Jam oder eben auch zu Herbert Grönemeyer. I seem to recognize your face. Familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your. thoughts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slowly raising. Me, you wouldn't recall, for I'm not my former. It's odd when you're stuck upon the shelf. I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade. And thoughts they fade, fade away. Yeah. Mit Leib und Seele Remix. Achseln und Specs. Neues Lied, neuer Beat, neuer Text. Ha. Hey, mit Leib und Seele. Hey, mit Leib und Seele. Mit Leib und Seele. Yeah. Am Mikrofon, am Mikrofon. Mit Leib und Seele. Hey. Mit Leib und Seele, meine Worte sind meine, jetzt werden sie deine. Die Zeit ist vergangen, wie Olofs Flirt mit 17. Man wird sie nie wiedersehen, muss lernen, drüber zu stehen, hinüber zu sehen, auf die andere Seite sehen, was wartet, so wie die Zonis vor Jahren, was für sie hart war, klar war, die Eskalation der Situation, die Revolution, für die Menschheit wie die Spaltung von Atom, so stehe ich unter Strom wie Tschernobyl, überladen wie Atlanta Olympia mit Coca-Cola-Deal, hab viel zu erzählen, die Oma vom Weltkrieg, das tue ich, bis ich Geld krieg oder im Koma lieg. Ein Rudolf Kunze des Rap mit Leib und Seele. Kein Hobby-Tüftler im Bastelkeller wie Meister Eder. Er zählt wie Leder und unkaputtbar. Wie Recycle-Kunststoffflaschen oder Waren von Toba. Tu, was ich will, wie Astrid Lindgrens Langstroh Pippi. Wohne im Rap, so wie in Skills, wie Indianer im Tippi. Yeah, mit Leib und Seele präsentiere ich Talente. Schreib meine Texte, Gedanken, die ich denke. Liebe mein Publikum, Auditorium. Meine Worte werden deine bis ins Delirium. Mit Leib und Seele präsentiere ich Talente. Schreibe meine Texte, Gedanken, die ich denke. Liebe mein Publikum, Auditorium. Meine Worte werden deine bis ins Delirium. Mit Leib und Seele lebe ich Leben wie im Eden. Ohne Stehen, durch Erzählen vorm Erleben und der Möglichkeit zu wählen. Eben die Saat von Freiheit verleiht mir die Kraft, dass ich den sicheren Halt nicht verliere, als wäre ich tough. Und mich bewege wie Guerilleros im Dschungelkrieg. Überlege strategisch, wie ich Licht ins Dunkel krieg. Siege durch die Liebe für Entertainment auf Bühnen. Wenn die Leute mir zuhören, fange ich an, mich wohl zu fühlen. Bade in der Menge wie die Lifeguards von Baywatch. Erreger auf ihn wie UFOs, Yeti und Sasquatch. Selbst dort, wo es kalt ist, breche ich Eis durch Aura. Vertausche Minus und Plus, mach Kühlschrank zur Sauna. Ring schleuder Trauma durch Bass und Kopfnick Beats. Wetten, dass ich Porno bin, wie der Hamburger Kiez. All I need wie Meth und Blight und Raps mit Style, Cubase mit Pfeil, durch die ich mich mitteile, yeah. Mit Leib und Seele präsentiere ich Talente, schreibe meine Texte, Gedanken, die ich denke. Liebe mein Publikum, Auditorium, meine Worte werden deine Menge besitzt Delirium. Mit Leib und Seele präsentiere ich Talente, schreibe meine Texte, Gedanken, die ich denke. Liebe mein Publikum, Auditorium, meine Worte werden deine besitzt Delirium. Seit ich denken kann, haben die Leute ein Problem, die Hurens mit Benehmen oder Blinde mit Sehen, mich zu verstehen, mich ernst zu nehmen, so musste ich mir eingestehen, Erfahrung tut weh, wie bei der Geburt, die Wehen, wir werden sehen, ich bin ein Dickkopf wie John Merrick und setz mich durch mit Qualität wie damals Derek, entfachte Zücken die Ideen, bin jetzt beim Motor, die Kolben und Kerzen verbrenne, blei frei dein Modewort, mein Codewort als Freestyle, mein Image privat, natürlich eigenwillig, spontan, clever und smart, ich glaub an mich, wie Gandhi an Frieden. Steh ein für mein Recht, wie für Moral der Psyche. Und 797, 9899 ins Jahr 2000. Wie mich unaufhaltsam in Köpfe, ganz ohne Pause. Da draußen ist hart und rau, unüberschaubar. Bin wie Leo, ein Cleaner, mach das Rap-Business sauber. Mit Leib und Seele präsentiere ich Talente. Schreibe meine Texte, Gedanken, die ich denke. Liebe mein Publikum, Auditorium. Meine Worte werden deine Besitz, Delirium. Mit Leib und Seele präsentiere ich Talente, schreibe meine Texte, Gedanken, die ich denke, liebe mein Publikum, Auditorium, meine Worte werden deine Besinnungsdelirium. Mit Leib und Seele, mit Leib und Seele, mit Leib und Seele am Mikrofon. Mit Leib und Seele, mit Leib und Seele rapp ich hier auf dieser Remix-Version. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Bin jetzt bei Motor, verkündete der Rapper Spex 1997, wir konnten das gerade hören. Die Plattenfirma Motor ging irgendwann im Universal-Stall auf, dort, wo auch Herbert Grönemeyer jetzt gelandet ist, ohne dass er darüber freilich auch nur eine Zeile in einem seiner neuen Songs verlieren würde. Schade eigentlich. Der Gedanke, dass Herbert Grönemeyer sinngemäß singt, ich bin jetzt bei Universal, hat, finde ich, einen gewissen Reiz. Aber nun gut, Grönemeyer tut es nicht und das ist dann auch zu verschmerzen. Dauernd jetzt. Ich hätte es mir übrigens leicht machen können. Die Universal nämlich verfügt selbstverständlich über eine ganze Reihe von Promotern, die interessierten Journalisten aktuelle Veröffentlichungen zuspielen. Der für meine Belange Zuständige ist überdies ein ziemlich netter und angenehmer Kerl, der letztens noch mit dem Gedanken spielte, gemeinsam mit mir nach Lingen zum dortigen Kele Okereke-Gastspiel zu fahren. Dann aber sagte er kurzfristig ab. »Du, das ist mir zu weit, da irgendwo nach Ostwestfalen zu fahren«, sagte er. »Lingen liegt im Emsland«, sagte ich ihm. »Wo ist das denn?«, fragte er. »An der Ems«, sagte ich, doch auch der Hinweis half ihm nicht wirklich auf die Sprünge. Ich hätte ihn also anrufen und fragen können, ob er mir das neue Herbert Grönemeyer-Album zur Verfügung stellen kann. Vermutlich hätte das ein paar Tage gedauert, spätestens Ende dieser Woche aber hätte ich es dann wohl in Händen gehalten. Allerdings, so lange warten in diesem Fall wollte ich dann doch nicht. Ging also in die Tonträgerabteilung des örtlichen Elektromarktes, griff mir eins der gut 150 dort aufgetürmten Grönemeyer-Exemplare und ging zur Kasse. Es war gestern, Montag. Die Sonne schien, was ich deshalb erwähne, weil auch Herbert Grönemeyer in seinen Texten gelegentlich auf Wetterlagen zu sprechen kommt. Ich will hier nichts falsch machen. Der Mann ist für mich so etwas wie mein ganz persönliches Ticket zum Mainstream. Und dazu gehört, dass die Sonne scheint, dass es regnet, dass es schneit, in jeder Form von Zweisamkeit. Hier an dieser Stelle schon mal abseitige Musik spielen. Eigenartig gekrümmte Melodien, Beats, Langholzfußball der dritten Liga mögen. Alles schön und gut, kann man ja mal machen. Aber jeder möchte irgendwo, irgendwann auch einmal Mainstream sein, dazugehören, dauernd jetzt. Ich hätte mir auch die Deluxe-Version kaufen können, mit dem üblichen Mehr an Schnickschnack, Bonustracks und so weiter. Aufpreis etwa 6 Euro. Hatte aber das Gefühl, ich würde den Mainstream, kaum dass ich ihn betreten habe, mit dem Kauf dieser Herbert Grönemeyer Deluxe-Version umgehend wieder verlassen. Deshalb die schlichte Version. Keep it simple. Oder, um es mit einem alten Grönemeyer-Titel zu sagen, Currywurst. Something more simple than we have, they mock me, 'cause I told them like it was. Wrote about disappointment and grief, wrote about what we really didn't need in our lives, make us feel alive and whole. Illusions and pipe dreams on the one hand, and straight reality is always cold. Saying something hard is off the wall, and it might seem too bold. Mock me when it got out of hand, nobody tried to understand. Now we've got to keep it simple, and that's that. Keep it simple to save ourselves. Mock me when I tried to get back, said the train was completely off the track, and we got to get back something simple to save ourselves. Oh, well, we got to get back nothing simple just to save yourself. Well, I got to get back to something simple just to save yourself. Well, you got to keep it simple, just to, and that's that. Well, you got to keep it simple nowadays, and that's just that. Whoa, whoa, you got to keep it simple nowadays, and that's just the way it is. And you got to keep it simple these days, 'cause that's the way it is. Well, you got to keep it simple, and that's that. Van Morrison, Keep It Simple. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Jetzt also liegt sie in der Wohnung, die CD, dauernd jetzt. Mal auf dem Küchentisch, dann auf der Fensterbank, auf der Lehne vom Sofa lag sie bereits und auch der Hund hatte die Hülle schon im Mund. Beim nächsten Umzug höre ich schon die Frage, du, in welche Kiste kommt der Grönemeyer? Egal, werde ich sagen. Tu sie die CD zum Porzellan. Stell sie zu den Topfpflanzen, leg sie zu den Büchern. Herbert Grönemeyer ist nun mal nicht wirklich einfach nur Musik. Er ist mehr als das. Er ist ein Einrichtungsgegenstand. Ja, eine Art röhrender Hirsch auf einer Lichtung vor unergründlichem Wald. Das ist er mindestens. Mindestens das. Und um hier nicht missverstanden zu werden, ich war immer strikt dagegen, diese alten Schinken damals auf den Müll zu werfen. Deshalb, beim nächsten Umzug, der Grönemeyer, der kommt auf jeden Fall mit. Womöglich auch deshalb, weil mir dann plötzlich einfallen wird, herrje, das Album hast du dir damals vor Jahren an einem sonnigen Montag gekauft und bis heute noch gar nicht gehört. Denkbar wäre ein solches Szenario durchaus und auch gar nicht einmal einzigartig. Ich kaufe mir sehr wohl gelegentlich CDs oder Bücher, die ich nicht auf Anhieb höre oder lese, nicht jetzt. Später denke ich stets und gestalte so ganz nebenbei auch meine Zukunft. Andere Leute tun so etwas mit Bausparverträgen oder Versicherungspolicen, aber mal ganz ehrlich, da kommt ein Grönemeyer mich preiswerter. Also was nun? Vor einigen Wochen noch habe ich mir eine dieser unaufgeregt schmalen CD-Boxen mit insgesamt 5 Alben der britischen Band 10 Years After zugelegt. Für kleines Geld, 10 oder 12 Euro. Einen konkreten Anlass gab es nicht, nein. Früher hatte ich der Band kaum Beachtung geschenkt und ich dachte nun, du kannst ja mal irgendwann in der Zukunft schauen, was du da letztlich versäumt hast. Damals. 10 Years After. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Dieser 10 Years After-Klassiker Love Like a Man, eben gespielt von 1970, kam mir auf Anhieb vor wie eine überlang gejammte Blaupause für den hier leicht gekürzt gespielten Charlatans-Titel Weirdo aus dem Jahr 1992, mehr als 20 Jahre später also. Letztlich verdanke ich diesen Eindruck natürlich Herbert Grönemeyer. Dauernd jetzt. Ein irgendwie ansteckender Slogan. Jetzt das tun, was ich eigentlich mir für viel später vorgenommen hatte. Trotzdem bleibt die Frage, was passiert mit dem Grönemeyer-Album? Soll ich es erst einmal an die Wand nageln? Es ins Eisfach vom Kühlschrank legen? Neben die Blumen auf der Fensterbank stellen? Soll ich es später hören oder jetzt? Wobei ich es ja längst zu kennen glaube. Immerhin nämlich lassen sich bis hierhin zahllose Fernsehmagazine, Print- und Funkmedien über das Album aus, sezieren es, sezieren ihn, den Künstler, den, Zitat, Seelensänger, und allenfalls diese oder jene Fußnote bleibt am Ende unerwähnt. Ein Lied etwa, Einverstanden, stammt von Annette Humpe. Text und Musik. Zu den musikalischen Gästen zählt unter anderem auch Fran Healy, Kopf der schottischen Band Travis. Why Does It Always Rain On Me? Das ist so etwas wie ein Lied für die Ewigkeit. Solange es regnen wird, werden die Menschen es singen, gerade auch dann, wenn sie im strömenden Regen auf Festivals zusammenstehen. Häufig ist das so passiert in den vergangenen 15 Jahren, ohne dass Travis überhaupt anwesend waren. Als die Band 1999 den fraglichen Song auf dem Glastonbury Festival anstimmte, soll der Himmel ja tatsächlich punktgenau seine Schleusen geöffnet haben. Die Zeitungen waren anschließend voll davon, das eigentlich bereits abgefrühstückte Travis-Album ging zurück in die britischen Charts direkt auf Platz 1. Kein Wunder eigentlich. Regen betrifft uns irgendwie alle, so wie auch Fußball. Insbesondere, wenn das eigene, nicht das schottische natürlich, nein, das deutsche Team den Weltmeistertitel erringt. Dass Herbert Grönemeyer dieses Ereignis mit seinem Lied Der Löw noch einmal bündelt, dafür müssen wir ihm eigentlich dankbar sein. Besteht auch die Hoffnung, dass es anderen Songs zum Thema womöglich endlich ergeht, wie damals dem röhrenden Hirsch auf der Lichtung vor unergründlichem Wald beim damaligen Ableben der entsprechenden Verwandtschaft. sleep tonight. Everybody's saying everything is alright. Still I can't close my eyes. I'm seeing a tunnel at the end of all these lights. Sunny days. Oh, where have you gone? I get the strangest feeling. You belong. Röhrender Hirsch, auf Lichtung vor unergründlichem Wald, dauernd jetzt. Ich möchte Teil einer Bewegung sein. Mainstream. Wohlwissend, dass gerade dort immerzu diese kleinen Fehler passieren, die sich mit der Zeit auswachsen zu einem echten Ärgernis. An den Sportfreunden Stiller aus München etwa schien mir die fehlende Weitsicht der Gruppe, die ja den Weltmeistertitel bereits für 2010 vorhergesagt bzw. gesungen hatte, anfangs verzeihbar. Inzwischen aber empfinde ich sie als maßloses Ärgernis. Wo immer ich den Song heute noch höre und ich höre ihn öfter als mir lieb ist, entfährt mir wahlweise der Ausruf falsch oder aber aufhören. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Meine Güte, das ist so plump. Das konnte so nie und nimmer eintreten, damals in Südafrika. Ganz anders hingegen Herbert Grönemeyer in seiner lyrischen Rückschau, mit der er das Spiel an sich und Götzes goldenen Treffer im Besonderen noch einmal Revue passieren lässt. Ein wenig geht es dazu wie in Verfall, dem berühmten Gedicht des Österreichers Franz Trakl. Während es dort zu einer urplötzlich eintretenden, bedrohlichen Wendung der zunächst friedlich anmutenden Verhältnisse kommt, da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern, läuft es bei Grönemeyer im Grunde ganz ähnlich zwar, aber letztlich komplett anders. Bleibt alles anders, so also ließe sich einmal mehr aus dem reichhaltigen Grönemeyer-Fundus zitieren, wenn da urplötzlich etwas hereinschwebt. Sekunde, ich zitiere. Schwebt ein, senkt sich zwischen die Flügel, direkt aus der Luft, von der gebogenen Brust, Seitfallschuss, Handgottesgefüge, er landet sanft im langen Eck. Wir entsinnen uns. Gemeint ist natürlich der Götzeschuss, Tor. Das ist der Mainstream. Dafür lieben wir ihn und irgendwie natürlich auch uns, die wir ihm angehören. Dafür und für seine Fehler. Kleine Fehler, anfänglich verzeihbar, mit fortlaufender Zeit aber sich auswachsend zu einem handfesten Ärgernis. Im Klartext, seien wir bitte ehrlich, Herbert Grönemeyer hat sich für seine WM-Rückschau mit der Finalpartie Deutschland gegen Argentinien schlicht und ergreifend das falsche Spiel ausgesucht. Kroos here, throws through the legs back into Müller. Müller, closer, brilliant save, closer scores. Historic goal, Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Mesut Özil. Love in all kinds of space. Love, Müller through Müller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0. And it's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen. Der Sommer hat getanzt, der Sommer hat Romanz, der Moment der Ewigkeit. Sehen, der Leben. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Die Finalspiele. Sie halten selten, was sie versprechen. Schon den Elfer damals im Endspiel gegen Argentinien. Der kleine Schubser gegen Rudi Völler. Wirklich geben musste man den nicht. Und fast irgendwie bezeichnend, sonderliches Glück hat er dem damaligen Schützen Andy Brehme in der Folgezeit ja auch nicht gebracht. Bevor ein falscher Eindruck entsteht, dauernd jetzt ist natürlich kein Album zum Thema Fußball. Das Leben mit und in sozialen Netzwerken, die in einer noch jungen Liebe nistenden Zweifel. Auch das sind Themen. Dazu hier und da eigentümliche Satz-, Wort- und Begriffsneuschöpfungen wie »Fang mich an«, »Feinmatrose«, »Ich lieb mich durch«. Der Herbert, der könnte auch ein ganz berühmter Dichter sein, so oder so ähnlich, würde die Bochumer Schauspielhauslegende Tana Schanzara solche Wortkreationen womöglich zu Lebzeiten kommentiert haben. Tana, wohin mit die Schallplatte vom Herbert? Pack die mal in die Kiste bei das Porzellan bei. Aber vorsichtig ist der Herbert. Dauernd jetzt. Ich tu's. Ich höre mir die Platte jetzt an und nicht später. Deutschrock, Klavierballade, klar. Zwei Titel weiter hinten mit, wenn man so will, Soft New Wave Einschlag. Manche Silben verpasst er die bekannt ungeahnten Längen, aber er schubst sie nicht wie früher durch alle ihm zur Verfügung stehenden Oktaven. Er wirkt insgesamt recht gelassen, das muss man schon sagen. Ich lieb mich durch ist ein recht hübsches Lied, richtiggehend folky. Zu Beginn gehört zunächst, glaube ich fast, Altmeister Hannes Wader. Auch den haben wir gehört, hätte hier die Saiten der Gitarre gezupft. Rückblende. Bochum, ich komme aus dir. Und wieder vor. Dauernd jetzt, ganz ohne Ruhrgebiet, will auch dieses Album nicht auskommen. Unter Tage. Das Lied erklärt, worum es wirklich geht. Kumpel, Hauptsache, auf dich ist Verlass. Zeit weggelaufen. Die alte Braunschweiger Rap-Crew State of Departments muss ich hier an dieser Stelle ein wenig kürzen. Röhrender Hirsch auf Lichtung vor unergründlichem Wald. Bald ist Weihnachten. Und die Frage muss erlaubt sein, taugt das neue Herbert Grönemeyer-Album als Geschenk? Womöglich sogar in der Deluxe-Version? Bitte nicht falsch verstehen, aber ich würde sagen, nein. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Und das aus gleich zwei Gründen, von denen einer recht profan ist. Bis Weihnachten steht das Album längst in nahezu jedem deutschen Haushalt. Die Freude über ein Zweitexemplar ist, wie wir wissen, immer auch eine leicht gequälte Freude. Also eine Form von Qual. Und wer bitte quält schon gerne seine Angehörigen? Dazu mit einem Grönemeyer, das hat auch er, der Künstler, nicht verdient. Es gibt einen zweiten Grund, warum Herbert Grönemeyers neues Album nicht zum Geschenk taugt. Dauernd jetzt ist meiner Ansicht nach, auch wenn ich Gefahr laufe, den Albumtitel damit Lügen zu strafen, eine Option auf die Zukunft, von der vermutlich die meisten sich erhoffen, dass sie die nicht alleine werden meistern müssen, sondern im Verbund mit einem Partner, sofern der nicht schon längst vorhanden ist. Richtig wäre also eine Maßnahme etwa dieser Art. Schatz, ich habe uns mal einen Grönemeyer geschenkt. Oh, fein, könnte Schatz nun sagen. Der kommt aber nicht ins CD-Fach. Den stellen wir in die Vitrine oder auf die Fensterbank. Dann können wir ihn auch gleich an die Wand nageln. Am besten dorthin, wo der röhrende Hirsch auf der Lichtung vor unergründlicher Waldlandschaft hängt. Und was machen wir mit dem? Der kommt in den Keller und wird spätestens beim nächsten Umzug entsorgt. Und Herbert? Der kommt dann in die Porzellankiste. Notfalls obendrauf. Man on Box. Audience. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.